deinem Kreuz Herr, will ich Stille behärten. Vor deinem Kreuz Herr, beuge ich mich tief. Ich höre deine Stimme, die verstummt, und doch am Kreuz schon nach mir rief. Vor deinem Kreuz Herr, wird das Elend klar, ein Herr. Vor deinem Kreuz werd ich mir selber klein. Was in der Welt so groß ist, zählt hier nicht mehr, denn deine Liebe zählt allein. Vor deinem Kreuz fang ich an zu verstehen, was der Verstand niemals verstehen kann. Die alten Regeln sind am Kreuz zerbrochen, mit dir, Herr, fängt das Neue an. Vor deinem Kreuz will ich die Knie beugen und spüren, wie die Stille mich berührt. Dein Kreuz, Herr, ist das Tor zum wahren Frieden, das aus dem Streit nach Hause führt.